Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel La La La Schalala. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. Drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. La la la, schalala. Der größte Singer-Songwriter aller Zeiten begeht am 24. Mai seinen 70. Geburtstag. Bob Dylan. Sämtliche seiner kaum zu zählenden Songs sind bedenkenswert, treffen den berühmten Nagel auf den Kopf. Das muss hier nicht diskutiert werden. The times, they are changing. Die Zeiten ändern sich. Auch das hat Dylan bereits früh erkannt. Exklusiv freilich hat er diese Erkenntnis nicht. Denn selbst die immer noch vereinzelt anzutreffenden Zeitgenossen, die ein ums andere Mal beteuern, früher sei alles besser gewesen, meinen mit eben diesem Unsinn ja nichts anderes, als dass heute eben alles schlechter ist. Die Dinge sich mithin verändert haben. Nun ja, haben sie ja auch. Das also immerhin stimmt. Nehmen wir nur ein Beispiel, eins aus dem Bereich Fußball. Zu meiner aktiven Zeit damals sagte mein Trainer, den wir alle Opa Gröne riefen, stets Langer. Dabei deutete er auf mich. Du putzt hinten alles aus. Ja, ich war ein Ausputzer, ein sogenannter Libero. Und wenn ich es recht bedenke, die meisten meiner Zuspiele bekam damals der eigene Torwart. Rückgaben, so nannte man das. Ein gutes Mittel, um das Spiel zu beruhigen, zu verzögern, Zeit zu schinden. Und da ich eh nicht der Schnellste war, griff ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu eben diesem Mittel. Der Keeper nahm den Ball in die Hand, gestikulierte, rief irgendetwas und tat so seinerseits alles, das Spiel zusätzlich noch einmal zu beruhigen. Erinnern wir uns, der Bombenterror der RAF, der Russe, von dessen an der Grenze stationierten Truppen gerade ältere Leute immer wieder fürchteten, sie würden bei allernächster Gelegenheit einmarschieren. Im Grunde waren es unruhige Zeiten. Aber es gab noch den Libero und der Torwart durfte Rückgaben in die Hand nehmen. Mochte es also sonst wo noch so unruhig sein. Wir beruhigten das Spiel. La la la, schalala. Nun ist eine Reflexion darüber, was sich im Laufe der Jahrzehnte alles verändert hat, im Grunde ein Fass ohne Boden. Schwierig wird es bei der Frage, wer oder was uns über all die Jahre konstant begleitet hat. Unveränderbar, stabil. Spontan fällt mir da nur das Kreuz auf dem Wahlzettel ein und die Formel für Wasser, H2O. Einige höre ich zudem gelegentlich sagen, in der Musik gebe es seit Ewigkeiten nichts Neues mehr. Es sei alles beim Alten geblieben. Diese Auffassung halte ich mit Verlaub für absoluten Blödsinn. Obwohl sie mir gerade noch auf dem neuen Album des französischen Duos Hermann Düne um die Ohren gehauen wird, wenngleich da natürlich schwer ironisch. Es heißt da sinngemäß, du sagst, geh doch mal in einen Plattenladen, einen Recordstore. Ich sage, die Bands da klingen wie die Bands zuvor. Du sagst, dann hättest du vielleicht besser vor 100 Jahren leben sollen. Chapeau. Genau das soll man den Ewiggestrigen exakt so ins Gesicht sagen. Troll dich. Hau einfach ab ins letzte Jahrhundert. The times, they are changing. Die Zeiten ändern sich. Die Musik ändert sich. Eine Ausnahme freilich gibt es. Sie betrifft eine kurze kleine Melodie, an der sich durch all die Jahrzehnte hindurch nichts geändert hat. Es ist diese hier. La la la, wahlweise auch schalala. Wie man letztendlich diese gerade einmal drei Töne hebt, senkt, färbt oder betont, ist völlig gleichgültig. C-Dur, A-Moll, egal. Entscheidend ist, la la la, schalala ist die große Verschleierungsmelodie schlechthin. Vermutlich der gesamten Menschheit. Wer sie singt, tut so, als könne er kein Wässerchen trüben. Als wäre die Luft rein und die Welt das, was sie nun einmal zu keinem Zeitpunkt je gewesen ist. Eine heile Welt. La la la, schalala. You say, I wish that I could stay with you, but man, I really have to go. Yo, tell me something I don't know. You wanna tell me, tell me, tell me. Tell me something I don't know. Tell me, tell me, tell me. Tell me something, tell me something. Tell me something I don't know. Something I don't know. La la la, schalala. Ganze drei Silben stehen für ein bisweilen endlos langes Lied, das es seit Ewigkeiten gibt und das du auch heute noch an sprichwörtlich jeder Ecke aufschnappen kannst. Im Bahnhof, im Fußballstadion, in beliebigen Kneipen, TV-Serien, Internetchats, Comicheften, Kaufhäusern. Dort zum Beispiel sind es die Kaufhausdiebe, die sich dem Objekt ihrer Begierde, sei es nun ein Porzellanelefant, eine Bohrmaschine oder aber eine CD von Bob Dylan, langsam nähern und betont unauffällig eine Melodie trällern. La la la, wahlweise auch Schalala. Dann greifen sie blitzschnell zu, schlendern zum Ausgang des Hauses und singen erneut. La la la, so als könnten sie kein Wässerchen trüben. Der beste mir persönlich bekannte Kaufhausdieb war jemand, den damals alle Welt nur Lucius rief. Lucius trug einen gigantischen Armeeparker, der seinen Körper wie ein viel zu großes Zelt umhüllte und mächtig zu Boden hing, wohin er auch ging. Meistens ging Lucius in ein Kaufhaus, baute sich dort auf, wo die Langspielplatten standen, und stellte etwa 30 bis 40 seiner Wahl in einem Fach zusammen. Dann ließ er sein geöffnetes Zelt, sein Mantel also, über den Vinylstapel fallen, zog mit seiner in der Parkertasche vergrabenen Hand den Stapel empor, klemmte ihn zwischen Hüfte und den nun angelegten rechten Unterarm und schlich sich von dannen. La la la, sang er betont unauffällig beim Hinausgehen und auch später im Park, wo er das Zeug vertickte und man ihn gelegentlich fragte, Lucius, woher hast du die ganzen Scheiben eigentlich? La la la, sagte er dann und stieß ein wieherndes Lachen aus. Lucius war ein Meisterdieb, der heute für seine Taten so oder so nicht mehr belangt werden kann. Irgendwann nämlich geriet er mit seinem Roller unter einen LKW und verstarb. We'll be right back. La la la, schalala, die pure Verschleierung. Verliebte singen es, wenn sie einen Blumenstrauß hinter ihrem Rücken versteckt halten und die Angebetete sich misstrauisch erkundigt. Sag mal, was hast du da eigentlich hinter deinem Rücken? La la la, wird jeder halbwegs intelligente Mann da antworten. Oder auch schalala. Doch dies hier ist ausdrücklich keine Sendung nur für Verliebte, sondern vornehmlich eine Musiksendung. Ich entsinne mich eines Umzugs von einer Stadt in eine andere vor etlichen Jahren. Schon damals besaß ich eine erkleckliche Zahl an Schallplatten und CDs. Und ich war hoch erfreut, dass sich am Tag des Umzugs tatsächlich 5 Freunde eingefunden hatten, um all die vollgepackten Kisten in einen kleinen Transporter und zusätzlich 3 Pkw zu hieven. Eine Mörderarbeit war das, an einem Samstag. Ich feuerte meine Freunde an. Heute Abend dann schön Sportschau gucken, sagte ich ständig und murmelte etwas von kaltem Bier. Die Stunden vergingen allerdings schneller, als es mir lieb war. Ein kompletter Keller, randvoll mit Schallplatten, blieb unausgeräumt. Das mache ich dann später allein, dachte ich mir. Und als ich einige Wochen später erneut anrückte, traf ich unten im besagten Keller Heinz, einen ehemaligen Fremdenlegionär, der mit einer Holländerin in wilder Ehe in der 2. Etage hauste. Hallo Klaus, sagte Heinz. Und ich sagte, hallo Heinz, wieder auf Rattenjagd? Heinz nämlich trieb sich ständig mit einer Schaufel bewaffnet im Keller herum, weil er der festen Überzeugung war, dort würden Ratten herumlaufen. Heinz stützte sich nun einen Moment lang auf die Schaufel und nickte. Dann berichtete er, ein neuer Bewohner des Hauses habe sich letztens an meinen zurückgelassenen Schallplatten zu schaffen gemacht. Ich war alarmiert und erkundigte mich, wer das gewesen sei. Irgendein Neuer, sagte Heinz, ist schon wieder ausgezogen. Als er mich sah, ging er eilig die Treppe hoch und trällerte eine Melodie. La la la. Als Heinz das so erzählt hatte, wurde ich endgültig hellhörig, ging in den fraglichen Kellerraum und stellte fest, da taten sich tatsächlich Lücken in den Regalen auf. Was genau dieser neu hinzugezogene und bereits schon wieder ausgezogene Mistkerl damals entwendet hat, weiß ich bis heute nicht endgültig zu sagen. Fest steht, das Workbook-Album von Bob Mould ist definitiv dabei gewesen. Ein herber Verlust. Normalerweise hätte ich in einem solchen Verlustfall Lucius gefragt, ob er zufällig auch Bob Mould im Angebot hat. Aber das ging ja nicht mehr. Zähneknirschend kaufte ich mir das Album also irgendwann erneut zu einem unverschämten Preis. La la la. Well, Lalala, schalala. Nach der Sendung packe ich meine Sachen, gehe runter in die Tiefgarage, besteige den Wagen und fahre los. Ganz in der Nähe befindet sich eine Tankstelle. Seit Jahren halte ich da, kaufe die Frühausgabe der Zeitung, eine Dose Bier. Manchmal tanke ich, manchmal nicht. Letztens tankte ich und vergaß im Kassenraum ganz, dass ich getankt hatte. Zahlte also nur Zeitung und Bier, wünschte wie immer eine gute Nacht und fuhr einfach los. Der zufällig anwesende Besitzer der Station lief mir hinterher, notierte mein Kennzeichen und wollte die Polizei verständigen. Der Angestellte allerdings hielt ihn davon ab. »Der kommt wieder«, sagte er seinem Chef. »Der ist manchmal durcheinander, der hat das vergessen.« Als ich tatsächlich wenige Tage später nichts ahnend wieder erschien, wurde mir mein Vergehen von eben jenem Angestellten eröffnet. Ich zahlte und sagte ihm, »im Grunde ist es deine Schuld.« »Warum?«, fragte er zurück. »Du erzählst immer so verrücktes Zeug«, sagte ich. »Darüber vergisst man am Ende sogar, dass man getankt hat.« Tatsächlich nämlich hatte der Mann mir zuletzt erzählt, weit nach Mitternacht sei Tage zuvor ein Pärchen in den Kassenraum gekommen und habe sich ganz unvermittelt erkundigt, ob er Lust verspüre zu einem sogenannten Dreier. Im Hinterzimmer oder wahlweise auch direkt hier im hell erleuchteten Kassenraum. Und, hatte ich den Angestellten gefragt, kann ich nicht machen so etwas, hatte der gesagt und schallend lachend hinzugefügt, steht nicht im Arbeitsvertrag. Dann hatte er mir Wechselgeld herausgegeben und sich wieder seiner Zeitung zugewandt. Gute Nacht, hatte ich gesagt. Und er? Schalala, hatte er gesummt. Möglicherweise auch la la la. Aber so ist er. Immer ein Lied auf den Lippen. Und zumeist dieses. Day is dawning on a Texas Sunday morning. How I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby. Church bell ringing, hear the song of joy that it's singing. Oh, my sweet Maria, and the guy who's coming to see her just beyond the highway. There's an open play, and it keeps me going through the wind and rain. Is this the way to end? Show me. La la la, sha la la. Ein Lied, so scheint es, kommt wie die Lava eines Vulkans aus dem Inneren der Welt. Und es geht unbeirrt und wieder um die Welt. Frag nach bei Dieter Hecking, Fußballlehrer, Trainer. Ein richtig guter und aktuell zumindest auch erfolgreicher seiner Zunft. Dem war nicht immer so. The times, they are a-changing. Die Zeiten ändern sich. Vor seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg nämlich trainierte Hecking unter anderem die Kicker von Hannover 96. Zum Ende seiner Dienstzeit hin wurde er bei jeder sich bietenden Gelegenheit zwar stürmisch besungen, dies auf eine Art allerdings, die ihm vermutlich nicht sonderlich gefallen haben dürfte. Schalala, la la la. Our lives together. We'll be happy forever. geschehen. Oh, oh, oh. Ich lud sie zum Segeln ein. Wir fuhren hinaus ganz allein im Sonnenschein. Schön waren die Nächte des Sommers. Wir waren allein auf der Welt. Das ist ein Leben. Schalala, schalala, bleib erschütterbar und widersteh, hat der Dichter Peter Rühmkorff eines seiner Werke zu Lebzeiten betitelt. Diese kleine Silben- und Tonfolge lalala, schalala, indes hat er dabei ganz sicher nicht im Hinterkopf gehabt. Unerschütterbar nämlich gebärdet die sich, trotz allen Wirren der Zeit wie ein Fels in der Brandung, und widersteht doch. Heute womöglich mehr denn je. Denn noch einmal, la la la, wahlweise auch schalala, das ist die größte Verschleierungsmelodie der Menschheit. Eine größere haben wir nicht. Wie ein Gewand ist sie, unter dem wir den Dolch mit uns führen können. Ja, wir leben im Zeitalter der tragischen Komödie. Wir nähern uns immerzu mit der harmlosesten und ungetrübtesten Melodie auf den Lippen und dann schlagen wir zu. Hacking raus. Ein jeder von uns hat die berühmte Leiche auch im eigenen Keller. Und wird sie gefunden, mahnt er zur Ruhe. Vorsicht, sie schläft nur, flüstert er, löscht das Licht und drängt uns mit ihm, die Treppe hinaufzuhuschen, ans Licht. La la la, wird er singen, so wie auch wir anderen es bei ähnlichen Gelegenheit ganz sicher tun. La la la. Zu den wenigen übrigens, die dieses Lied nicht beherrschen, zählen, nun, wer schon? Politiker natürlich. Eine unmusikalische Kaste ist das. Ich persönlich war schon immer dieser Ansicht. Werden Sie, die Politiker, bei irgendetwas ertappt, zeigen Sie mit dem Finger sonst wohin und flüchten sich wortreich auf Schauplätze, die man auch Nebenkriegsschauplätze nennt. Spitzfindig werden Sie. Nehmen wir etwa Sie und Ihre akademischen Grade. Nach Gutenberg und Koch-Merin gerät nun gerade der FDP-Politiker Schatzi Markakis ins Visier der Plagiatsjäger. Die behaupten, aktuell 28% der Seiten seiner Doktorarbeit beinhalteten Plagiate. Der Herr Doktor entgegnet dem auf seiner Website mit der Erklärung, er habe zugegebenermaßen verschiedene Zitierweisen verwendet. Aha, mag mancher da erstaunen. Zitierweisen, womöglich von der die Menschheit bisher so gar nichts wusste. Etwas völlig Neues also. Fantastisch. Wobei mich das Gefühl beschleicht, der Mann hätte es sich vielleicht auch einfacher machen können. Mit la la la, wahlweise auch schalala. Aber ich vermute, ihm geht es wie den meisten in der Politik. Dieses Lied steht nicht in seiner Macht. Gute Nacht. Und gute Gespräche gleich im 1 Live Talk Radio. Alles Liebe, alles Gute, ciao.